Kriegen sprach der Völkerbund. Friedenstauben munter fliegen um das Erdenrund. Es ertönt in jedem Land Friedensmusik. Und geächtet und verbannt ist jetzt der Krieg. Nur zum Spaß macht man Gas, weil's noch keiner kennt. Panzer, Kreuzer sind das beste Friedensinstrument. Gasgefüllte Fliegerbomben nur für den Sport. Nein, niemand denkt mehr an den Massenmord. Tiefer Frieden, weit und breit, endlich die ewige Friedenszeit. Doch im allertiefsten Frieden explodierte was. Und der Menschheit ward beschieden, bestes Postgengas. Allen guten Pazifisten wurde plötzlich mies, doch den Mund weit aufgerissen und sprachen dies. Mit dem Gas, das war Spaß, weil's doch keiner kennt. Postgengas, das ist das neueste Friedensinstrument. Gasgefüllte Fliegerbomben nur für den Sport. Nein, nein, nein, niemand denkt mehr an den Massenmord. Tiefer Frieden, weit und breit, immer noch ewige Friedenszeit. Mit den Friedenslobtiraden wirst du eingewiegt, bis der erste Giftgasschwan dir im Magen liegt. Bis du wirst im Krieg verrecken an Giftgasduft, aus dem Schlaf dich zu erwecken, die rote Frontbuch. Krieg dem Krieg, unser Sieg hat dem Mord ein End. Unsere Fäuste sind das beste Friedensinstrument. Es vertreibt die Giftgaswolken vom Horizont, das Heer der Arbeit.